Queridos compañeros, traemos a ustedes el saludo fraternal. Liebe Genossen, wir bringen euch den brüderlichen und kämpferischen Gruß der Jugend von Chile. Unser Volk ist ein Volk, das singt, das seinen Kampf in Musik übermittelt. Und es gibt ein spanisches Lied, das sagt: Ein Volk, das singt, wird niemals sterben. Que dice que un pueblo que canta no morirá.